zu sagen, dass du mich verstehst, zwischen all dem Widersinn. Wenn Gesichter sich im Lärm nicht mehr verstehen, sag alles, was du sagen wolltest, noch einmal zu mir. Und alles spricht aus, was es denkt, weil ich es will und du die Welt nicht mehr verstehst. Gesichter reiben sich an dir, voll Hoffnung, voller Zuversicht. Mit dir ist es schön, weil du mich nicht mehr verstehst. Du erzählst Geschichten, wenn wir durch die Straßen gehen. Alles nur gesprochen, ohne Sinn, ohne Widerstand. Alles überlaufen und nichts ist hier bei mir. Menschen laufen willenlos um uns herum. Wieder gewusst, dass du mich so magst. Weißt du, wie es kommt, dass wir nicht mehr weitergehen? Weil ich es will und du die Welt nicht mehr verstehst. Gesichter reiben sich an dir, voll Hoffnung, voller Zuversicht. Mit dir ist es schön, weil du mich nicht mehr verstehst. Du erzählst Geschichten, wenn wir durch die Straßen gehen. Alles nur gesprochen, ohne Sinn.